vor Jahrzehnten ihr zugetragen hat. April 45, der Krieg schon verloren, das letzte Aufgebot. Die Flucht vor der Kriegsgefangenschaft, der roten Bestie vor Ort. Fest im Verbund, auf Märkisch Grund, gestritten im Kessel von Halbe. Letzter Widerstand, auf Märkisch Sand, gefallen im Kessel von Halbe. Auf Märkisch Sand, gefallen im Kessel von Halbe.